Vergeltung im Herzen auf einsamer Wacht. So schreit der Werwolf durch die Nacht. Unbeirrt seinen Idealen treu. Er kennt kein Zögern und keine Scheu. Die Augen blitzen durch den Himmel schwalen. Egal was passiert, ja, er wird es ertragen. Furchtlos auf ewig wird er alles geben. Dem Koloss entgegentreten. Wolf scharr Tugend. Wolfsharr-Jugend! Auf Wachturm und Posten, da herrscht nur arges Bangen. Denn die Werwolf-Einheit, sie lässt sich niemals fangen. Für einen Werwolf bin ich Feindezahl. Die Anzahl des Gegners, die ist ihm egal. Der Feind weiß genau, er ist unterlegen. Er tötet auch das Heulen der Alarmsirenen. Der Werwolf erbeißt sich durch Nacht und Not. Die Wolfsharr-Jugend, sie ist erst tot. Wenn wir vergessen die letzte Instanz, rasende Wolfsbrut für das Vaterland. Alles auf Angriff, die Stille durchdrängt. Mark und Gebeine, die Fessel zerbrecht. Damals wie heute dem Leitspruch treu. Setzt euch zur Wehr, die Feind viel leer. Wolfsharr-Tugend. Wolfsharr-Jugend! Auf Wachturm und Posten, da herrscht nur arges Bangen. Denn die Werwolf-Einheit, sie lässt sich niemals fangen. Für einen Werwolf sind die Zweifelzahl. Die Anzahl des Gegners, die ist ihm egal. Der Feind weiß genau, er ist unterlegen. Er tötet auch das Heulen der Alarmsirenen. Was wir lieben, Großeltern und Eltern, Frauen und Kinder, Geschwister und Freunde, haben die Luftmörder zerschlagen. Unser Herz ist nicht ärmer geworden. Seine Liebe zur Heimat wird nur größer. Und es ist stärker geworden in Angst. Hinter uns liegen Trümmer und Gräber. Vor uns liegt die Zukunft, aus der uns die Feinde ausschließen wollen. Aber wir sind da. Wir kämpfen und leben und sterben für die deutsche Zukunft. Wir brachten Kampfmeldungen unserer Werwölfe. Neue Nachrichten und Meldungen im weiteren Verlauf unserer Sendung.